Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 969 an Schiller. Hier auf Ihre gestrige Anregung ein Aufsatz, mögen Sie ihn gefällig durchdenken und mir mit Ihrem guten Rate beistehen, den 2. Oktober 1804. G.